Vor allem die sorgfältige und schnelle Berichterstattung, die eigenen Niederlagen nicht verheimlichte, aber auch keinen Zweifel an der Unmöglichkeit eines deutschen Sieges ließ, trug wesentlich dazu bei, dass sich die BBC-Berichterstattung, wie es in Deutschland Berichten der Exil-SPD heißt, allgemeiner Beliebtheit erfreute. Das lag auch an den neuen Programmelementen, die YouGreen einführte, zum Beispiel politische Songs, die eigens für den deutschen Dienst getextet wurden. Anfang 1941 sang der österreichische Filmschauspieler Peter Illing, der sich auch Peter Ihle nannte, das Lied vom Stacheldraht. Wir produzieren früh und spät Stacheldraht, Stacheldraht. Wir binden deutschen Stacheldraht von Staat zu Staat, von Staat zu Staat. Jetzt hat Europa den Salat aus Stacheldraht, aus Stacheldraht. Europa ist ein Stachelstaat, damit macht es sehr wenig Staat. Wohin wir säen unsere Saat, wächst Stacheldraht, mit unserer Lügendrachensaat zeugt Stacheldraht in Ewigkeit. Wir haben weder Fraß noch Kleid und außerdem sehr wenig Zeit. Wir fressen nichts als Stacheldraht, nur echten deutschen Stacheldraht. Die Welt ist nur ein Schützengraben, drin wimmeln braun die deutschen Schaben, wie rostzerfressener Stacheldraht. Weil wir nichts Besseres zu beißen haben, nichts Besseres zu bieten haben, so produziert der Nazi-Staat, so produziert der Nazi-Staat nur Stacheldraht, nur Stacheldraht. Wie zackig kommt das deutsche Wort, mit Stacheln spitz, es lautet Mord, fliegen Fetzen durch die Luft, von Worten, Bomben, Mensch und Staat, die Welt verdreckt im Stacheldraht aus deutschem Stahl, es bleibt den Menschen keine Wahl, Europa windet sich in Qual, der Deutsche windet Stacheldraht, von früh bis spät, nur Stacheldraht, nur Stacheldraht, nur Stacheldraht, nur Stacheldraht. Das ist der Deutschen deutscheste Erfindung, der völkerblutigste Verbindung, verbunden durch den Stacheldraht, türmt sich der Nazi-Leichenstaat. Auch wenn Green musikalische und satirische Beiträge in die Sendungen einstreuen ließ, waren Nachrichten und Kommentare weiterhin die Herzstücke des Programms. Green achtete streng darauf, dass, wie er selbst sagte, die Wahrheit das Hauptprinzip blieb. Ich sagte mir, wenn wir den Krieg verlieren und die Deutschen England überfallen, werden wir sowieso alle erschossen. Also können wir getrost die Wahrheit sagen. Wenn wir durchhalten und das Blatt sich wendet, wird die Tatsache, dass wir bei der Wahrheit geblieben sind, bedeuten, dass das deutsche Volk uns weiterhin glauben wird. Und so ist es dann ja auch gekommen. Nach seiner eigenen Aussage ist YouGreen nur einmal bewusst von der Wahrheit abgewichen. Nach dem Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944, als er über den Ausbruch eines Bürgerkrieges in Deutschland berichtete. Ich habe dabei gedacht, dass vielleicht in Wien oder Paris oder irgendwo einige Offiziere immer noch kämpfen konnten und dass sie dadurch ermutigt werden konnten. Und das war nicht im Sinne des Foreign Office, unseres Außenministeriums. Sie wollten nicht an einen Bürgerkrieg in Deutschland denken. Sie hatten kein Interesse an dem deutschen Widerstand. Es war Krieg. Und man musste immer an Sicherheit denken. Man konnte nicht immer die volle Wahrheit erzählen. Aber so weit wie möglich sind wir bei der Wahrheit geblieben. Und in kleinen Dingen hatten wir völlige Freiheit im politischen Sinn. Nur vom Standpunkt der Sicherheit musste man den Regeln folgen.